Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Herzlich willkommen bei der dritten Bildungsveranstaltung zur Theorie ökonomischer Globalmengengefüge. Wir befinden uns innerhalb der Stützelschen Theorie, bei der auf dem Fundamentalsatz beruhenden reinen Theorie. In der vorangegangenen Veranstaltung haben wir uns mit der Logik der direkten Größenbeziehungen befasst und gesehen, dass der direkte Einfluss einer der eigenen Verfügung unterliegenden Größenveränderung immer positiv ist. Der resultierende Effekt ist jedoch zudem abhängig vom Einfluss der Größenveränderung der Komplementärmenge. Was wir als Vorsprung bzw. Nachhinkeffekt charakterisierten. Das war alles in dem in verschiedener Hinsicht unvollkommenen Beispiel des Theatersaals gut zu verdeutlichen. Heute wollen wir diese angesprochenen Vorsprungs- und Nachhinkeffekte näher betrachten. In den Paradoxa der Geld- und Konkurrenzwirtschaft werden diese Erörterungen auf den Seiten 27 bis 34 durchgeführt. Das ist also das, mit dem wir uns heute befassen. Und dazu wechseln wir jetzt zu einem strengeren Anschauungsbeispiel. Also wir kommen jetzt weg von diesem Kino- oder Theatersaal und betrachten jetzt eine Gruppe von 10 Personen, die an einem Tisch sitzen und im Uhrzeigersinn Spielmarken weiterreichen. Jeder hat einen bestimmten Ausgangsbestand von solchen Spielmarken. Und zunächst ist bei diesem Wechsel des Anschauungsbeispiels nur interessant, dass es in dem Sinne strenger ist, als hier Größenveränderungen exakt quantifizierbar sind. Ja, dazu formuliert Stütze jetzt folgende Satzgruppe. Partialsatz. Bei allen Kassenhaltern besteht ein direkter Zusammenhang zwischen Vermehrung ihrer Auszahlung pro Periode und Verringerung pro Periode ihres Kassenbestandes. Globalsatz. Bei allen Kassenhaltern besteht keinerlei Zusammenhang zwischen Vermehrung ihrer Auszahlungen und Vermehrung ihres Kassenbestandes. Das ist, glaube ich, offenbar unmittelbar einsichtig. Ich hoffe, jeder kann sich das vorstellen. Jeder kriegt halt einen Haufen Chips. Der Anfangsbestand, bevor die loslegen, ist halt konstant. Und dann reichen sie halt, wie gesagt, im Uhrzeigersinn nach rechts ihre Chips weiter. Das heißt, für jeden einzelnen Kassenhalter, wenn er 3 Chips abgibt, verringert er seinen Kassenbestand und derjenige, der es erhält, erhöht seinen Bestand an Chips. Hat man immer wieder den Eindruck, dass das, was die Theorie von Stützel da wiedergibt, äußerst trivial ist. Und wichtig ist halt zu sehen, dass immer wieder von Ökonomen halt diese Trivialitäten nicht beachtet werden. Und er hat, also Stützel hat hier in seinem Buch Paradoxa auch einige Beispiele dafür, worin solche Verwechslungen bestehen, und der greift aufs 18. Jahrhundert zurück, also in einem Beispiel, in dem er Quesnay erwähnt. Das ist halt so ein Urvater der Volkswirtschaft, kann man sagen. Der halt als erstes solche Betrachtungen im Ansatz durchgeführt hat. Und das Buch ist ja in den 50ern erschienen und Stützel sagt, dass sich das bis in die moderne Ökonomie fortpflanzt. Aber das ist natürlich heute nicht mehr modern, 2015. Aber wenn wir uns halt an die Neoklassik erinnern, stimmt das wieder voll und ganz. Leider. Und das zeigt halt dann auch wieder, wie wichtig das ist, ja, doch mal so genau eben auch arithmetische Trivialitäten zu betrachten. Ja, auf der Seite 28 formuliert er halt die Konstanz des gesamten Kassenbestandes, also die Summe aller Kassenbestände der Beteiligten, indem er ja, das als Gleichung formuliert, Kassenbestand 1, die Summe der Kassenbestände 1 bis Kassenbestände 10 sind konstant, wie hoch auch immer. Und da muss man sich vergegenwärtigen, dass das, was als volkswirtschaftliche Gleichung bekannt ist, genau von dieser Struktur ist. Und da führt er halt auch beispielsweise die Identität von Investitionen und Sparen, I gleich S, an. Oder auch die Kaleskische Formel über den Unternehmergewinn. Unternehmergewinn gleich Investition plus Unternehmerkonsum minus Ersparnis der Nichtunternehmer. Wir hatten im Dezember 2013 diese Formel, die er hier benennt, auch schon mal thematisiert über die Mailingliste. Das war ein erneuter Versuch, die Wichtigkeit von Stützel zu betonen und Leute dazu zu bringen, sich damit zu beschäftigen. Und ja, ist das soweit allen klar? Gibt es Rückfragen, Anmerkungen zu unserem Beispiel und der allgemeinen Form, auf die man halt diesen Zusammenhang in der Sprache der Einkommensrechnung in einer Gleichung, also in volkswirtschaftlichen Gleichungen, fassen kann? Okay. Jetzt thematisiert er weiter, wie sich eigentlich diese Irrtümer, Nichtbeachtung solcher immer gegebenen Identitäten in der Volkswirtschaft vollzogen haben. Und ja, in der Zeit von Quesnay, Mitte des 18. Jahrhunderts, war es halt so, dass man in der Entdeckung solcher Tatbestände Gottes Allmacht vermutete, die Kraft natürlicher Vorsehung, und dass sich das dann im Lauf der Ideengeschichte gewandelt hat, dass halt gleiche Irrtümer oder ähnliche Irrtümer, die halt unter der Nichtbeachtung solcher arithmetischen Beziehungen und Identitäten ergaben, halt einer unsichtbaren Hand der Macht der unsichtbaren Hand des Marktes zugeschrieben hat und so eben auch ja, eine Grundlage entstanden ist für Marktfundamentalismus, die uns halt bis in die heutige Zeit verfolgen, beziehungsweise der wir begegnen. Er führt jetzt weiter Ökonomen an, von denen ich nie was gehört habe. Hans-Peter beispielsweise, da kann ich natürlich nicht drauf eingehen. Und ich denke, dass wir das insofern auch weglassen müssen und nur erwähnen können, dass eben auch für ihn, für Stützel, zeitgenössische Ökonomen in den 50ern offenbar so eine saubere Trennung zwischen allem, was man an rein arithmetischen Kreislaufbedingungen feststellen kann und anderen Sachverhalten, die sich in irgendeiner Form zusätzlicher Annahmen bedienen, überwiegend Annahmen über das Verhalten der Wirtschaftsteilnehmer. Ja, jetzt sehe ich, dass Thomas hier auch nochmal einen Link zu dem Buch. Ja, okay. So, wir sehen jetzt auf Seite 30 weiterhin eine Gruppe von Sätzen, die für diese einfache Konstanz der Summe aller Kassenbestände gültig sind. Also es sind insgesamt 12 Sätze. Und das scheint, wenn man das auf den ersten Blick sieht, ein bisschen verwirrend, dass man halt aus einem so einfachen Tatbestand heraus 12 Sätze formulieren kann. Wir gucken uns die vielleicht mal der Reihe nach an. Von den 10 Personen, die hier zur Frage stehen, Aussage 1, Spieler 1 kann nur dann eine Verkleinerung seines Kassenbestandes erzielen, wenn Spieler 2 bis 10 ihren Kassenbestand vergrößern wollen oder wenigstens eine Vergrößerung erdulden wollen. Ja, klar. Also wenn die jetzt rumreichen, ihre Chips, dann muss derjenige, der halt rechts von einem sitzt, auch bereit sein, ihre Chips anzunehmen. Das ist eine Voraussetzung, die man halt explizit machen kann. Und in diesem Aussagesatz wird halt geschildert, inwiefern Spieler 1 eine Verkleinerung seines Kassenbestandes überhaupt erzielen kann. Dann die nächste Aussage, die hat er mit 112 beziffert. Spieler 1 wird immer dann eine Verkleinerung seines Kassenbestandes erleiden, wenn Spieler 2 bis 10 ihren Kassenbestand vergrößern. Ja, das heißt, wenn die Komplementärgruppe Spieler 2 bis 10 ihren Kassenbestand vergrößern, genau dann ist es der Fall, dass sein Kassenbestand, also der Kassenbestand des Spielers 1, eine Verkleinerung erfährt. Satz 113. Spieler 2 bis 10 können nur dann eine Vergrößerung ihres Kassenbestandes erzielen, wenn Spieler 1 seinen Kassenbestand verkleinern will oder wenigstens eine Verkleinerung erdulden will. Das ist alles so trivial, Rolf, finde ich. Ist trivial. Okay, was sagt ihr davon, wenn wir die Sätze im Einzelnen übergehen, so wie das Stefan vorschlägt, und die Systematisierung dieser Aussagesätze halt weiter besprechen? Wäre ich dafür. Okay. Also zunächst einmal muss man ergänzen, dass eigentlich in diesem einfachen Beispiel mit unseren 10 Spielern mit diesen 12 Sätzen noch nicht alle möglichen saldenmechanischen Aussagen ausgedrückt sind, sondern wenn man dahin geht und Gruppe und Komplementärgruppe in allen möglichen Varianten zu bilden, also sich nicht darauf beschränkt, dass man auf der einen Seite bei der Gruppe den Spieler 1 also diese einelementige Menge betrachtet und bei der Komplementärgruppe eben die Spieler 2 bis 10, dann ergeben sich streng genommen insgesamt 108 Sätze, wie er ausführt. Also wenn man unterschiedliche Relationen wie zum Beispiel Gruppe Spieler 1 und 2 und Komplementärgruppe 3 bis 10 ausführt, wobei natürlich klar ist, dass zum Verständnis eine solche Variation halt ja unerheblich ist. Es ist nicht sinnvoll, die zu treiben. Und eigentlich sagt er dann auf Seite 32, dass man insgesamt 637 solcher Beziehungen in Aussagesätze packen kann, wie er sie auf Seite 30 halt tatsächlich in 12 Aussagen vollzogen hat. Ja, jetzt haben wir mathematische Ausdrücke halt in der Konstanz dieser Summe. Und da kommt nochmal von Stützel ein Hinweis, dass dies völlig gleichbedeutend ist mit einer volkswirtschaftlichen Gleichung wie Einkommen gleich Konsum, E gleich C. Und an dieser Stelle spricht er halt von einer Unterscheidung von Gleichheitstatbeständen mit Gleichgewichten. Da führt er wieder einen anderen Ökonomen ein, Lindahl, der halt darin ja, oder in einer Verwechslung dieser Gleichheitstatbeständen mit Gleichgewichtstatbeständen in diesen Fehler gelaufen ist. Jetzt ist halt wichtig, dass man mit solchen volkswirtschaftlichen Aussagen halt anscheinend in Form dieser Gleichung anscheinend sehr elegant Sachverhalte zum Ausdruck bringen kann, weil sie schön kurz und prägnant sind. Gleichzeitig weist er aber darauf hin, dass eben saldenmechanische Zusammenhänge in diesen volkswirtschaftlichen Gleichungen überhaupt nicht mehr erkennbar sind. Die sind darin völlig kollabiert. Und wenn wir beispielsweise nochmal zurückkommen auf ja, Identität von Investitionen und Sparen oder Einkommen gleich Konsum, dann gibt's halt volkswirtschaftlich interessante und wichtige Sachverhalte, die halt nur über diese Differenzierung, die uns die Saldenmechanik an die Hand gibt, möglich werden. Auf Seite 33 sehen wir dann, dass wir die Möglichkeit haben zu strukturieren. Diese Sätze, diese 12 Sätze, die er genannt hat, er macht es einmal dadurch, dass er Sätze über eine grundsätzliche Möglichkeit einer Veränderung und Sätze über das Ausmaß der möglichen Veränderungen, also die größenmäßige Erfassung dieser Veränderung differenziert. Und ja, wenn man das nachvollziehen wollte, bilden halt diese Sätze 111 bis 3 und 121 bis 3 eben Aussagen über grundsätzliche Möglichkeiten und die übrigen Sätze Aussagen über das Ausmaß der Veränderungen zum Ausdruck. Und Und dann kann man, wenn man so zusammenfasst, immer noch ein Gefüge von 6 Sätzen unterscheiden und die jeweils wieder in 2 Gruppen von 3 Sätzen zusammenfallen lassen, nämlich Sätze über die Möglichkeit positiver Veränderungen und Sätze über die Möglichkeit negativer Veränderungen. Das heißt, neben Vergrößerung des Kassenbestandes kann betrachtet werden die Verringerung des Kassenbestandes. Wenn man diese Gruppierung vornimmt, dann bleiben eben noch tatsächlich 3 verschiedene Formen dieser Sätze übrig. Und die fasst er dann zusammen als einmal, also zum ersten die komplementäre Aktivität auf beiden Seiten. Beide wollen jeweils komplementäre Ziele realisieren. Also die Teilmenge will den Kassenbestand um n Einheiten verkleinern und die Komplementärmenge will den Kassenbestand um n Einheiten vergrößern. Das kann aber auch unterschieden werden, der Fall 2, dass die Teilmenge aktiv ist, die Komplementärmenge jedoch passiv. Das heißt, wenn wir auf den Spieler 1 zurückkommen und den als Teilmenge ansehen, der kann halt seinen Kassenbestand verkleinern wollen. Und dem Rest der Spieler ist es egal, die nimmt es halt hin. Und schließlich dann den letzten Fall, dass der Spieler 1 passiv ist und die Komplementärgruppe halt entweder also eine Veränderung, entweder Verkleinerung oder Vergrößerung erreichen will und die betrachtete Teilmenge halt eine passive Rolle einnimmt, das heißt, das hinnimmt. Und das alles wird uns in der weiteren Ausarbeitung der Theorie immer begegnen, wobei damit diese Unterscheidung, die hier zum Schluss übrig geblieben ist, hinsichtlich der aktiven beziehungsweise passiven Rolle von Wirtschaftsteilnehmern niemals übersehen wird, geht er halt so vor, dass er das verbal immer mitformuliert und er benutzt halt das Begriffspaar erzielen bzw. erleiden. Und das ist halt etwas holprig, so stilistisch, und es wird einem halt auffallen, dass er in jeder Satzgruppe immer wieder diese Formulierung verwendet. Allerdings ist das halt mit gutem Grund so, weil man sonst leicht darin verfällt, halt keine dieser Unterscheidung der Rolle hinsichtlich Aktivität und Passivität mehr vorzunehmen. Dazu hätte ich eine Frage. Ja, bitte. Okay. Ich kann vielleicht auch später nochmal ausführlicher auf die Frage zurückkommen, aber da wir jetzt gerade in diesem Punkt sind, aktiv oder passiv, also sozusagen wollen oder erdulden. Wenn der Stützel da solche Aussagen macht, sind es ja keine trivialen arithmetischen Aussagen mehr, sondern da geht es schon um menschliche Subjekte. Und wenn ich die Frage mal ganz kurz stellen soll, dann würde ich sie so stellen: Kann eine Menge von Personen, die im Prinzip unabhängig voneinander wirtschaften, denn mit solchen haben wir es ja in der privaten Wirtschaft zu tun, kann man einer solchen Menge einen Willen als Gruppe sozusagen überhaupt zuschreiben? Oder kann man das nur mit Gruppen machen, die sozusagen auch irgendeiner Form kooperieren. Zum Beispiel, ich sag jetzt mal, eine GmbH, das ist eine Personengesellschaft, das ist ja auch, gilt als eine juristische Person, und da sagt man dann auch typischerweise, die GmbH hat das und das und das sich vorgenommen und erzielt. Aber wir haben es hier jetzt zu tun mit Aussagen über Wirtschaftsobjekte, die eben voneinander unabhängig sind, nämlich freie und gleiche Rechtspersonen. Und da habe ich mich schon gefragt, inwiefern kann man, wenn man die jetzt zu einer Gruppe zusammenfasst, überhaupt davon sprechen, dass die Gruppe etwas will. Also in dem Beispiel, was der Stützel jetzt hier bringt, mit den 10 Personen, die sich gegenseitig Spielmarken zuschieben, nehmen wir an, die Person 1 schiebt 10 Spielmarken irgendwo hin. Dann ist klar, die Komplementärgruppe hat jetzt insgesamt betrachtet, aggregiert betrachtet, 10 Spielmarken mehr. In welcher Form die das jetzt hat, ob das nur der Spieler 2 hat oder ob die sich irgendwie anders auf die anderen Spieler verteilen, bleibt dabei ja offen. Es ist also ja zum Beispiel möglich, dass diese 10 Spielmarken an den Spieler 2 gehen und der die auch annimmt. Man also sagen kann, Spieler 2 wollte das, dass aber die Spieler 3 bis 10 das überhaupt nicht gewollt haben. Und wenn man dann zu einer Komplementärgruppe zusammenfasst und sagt, die Komplementärgruppe wollte das oder hat das hingenommen, ist es ja eigentlich nicht korrekt, denn in diesem Fall hat es ja nur der Spieler 2 gewollt oder hingenommen und der Rest der Komplementärgruppe war überhaupt nicht beteiligt. Also inwiefern kann man solche Aussagen über Gruppen von unabhängigen Wirtschaftssubjekten allgemein treffen als Gruppe? Das wäre meine Frage hier. Ja, also da ist zunächst mal zu sagen, dass auch dieses Beispiel in der Hinsicht, die du angesprochen hast, Wolfgang, nicht perfekt ist. Das ist in der Beziehung mangelhaft, dass Wirtschaftsteilnehmer untereinander beliebig in Beziehung treten können, hier aber zu Veranschaulichungszwecken eben eine Einschränkung getroffen worden ist, die halt in der Wirtschaft nicht gegeben ist, nämlich dass man immer reihum nur mit seinem nachsitzenden, also rechts neben einem Sitzenden in Interaktion treten kann. Das ist natürlich in der Wirtschaft ganz und gar anders. Also zunächst mal müsstest du, um diesen Bezug herzustellen, halt diese Einschränkung wegnehmen. Spielmarken dürfen ausgetauscht werden über den Tisch hinweg, jeder mit jedem. Dann hattest du ja noch einen weiteren Aspekt, den kollektiven Willen. Ich denke, da ist an allererster Stelle zunächst einmal der Staat als wirtschaftlicher Akteur zu nennen, der halt Kraft seiner Stellung im Wirtschaftsgefüge immer eine aktive Rolle einnehmen kann. Halt bei allen anderen Wirtschaftsteilnehmern, sofern man jetzt von einer geschlossenen Volkswirtschaft spricht, nicht gegeben ist. Und weiterhin berührt das natürlich die Frage nach Absprachen, also Oligopol- und Monopolstrukturen, die sich in der Volkswirtschaft herausbilden können. Und das sind tatsächlich beobachtbare empirische Phänomene, dass das stattfindet. Und dass man eben die passive Rolle anderen aufnötigt aus einem bestimmten Kalkül heraus. Wobei aber die Zusammenhänge, auf die Stützel hier abhebt, halt immer per se gegeben sind, sofern man halt wirtschaftliche Transaktionen, Käufe, Verkäufe, Zahlungen und Einnahmen betrachtet. Aber man kann theoretisch halt von einem Willen des Wirtschaftsteilnehmers schon abstrahieren, insofern als egal wie der jeweils aussieht, er ist immer den geschilderten Bedingungen unterworfen. Okay, also ich bedanke mich erstmal und schlage vor, wir machen erstmal die Besprechung von dem Text fertig und vielleicht komme ich dann nachher nochmal darauf zurück. Ja, okay. Jetzt sind wir quasi bei dem, was ich für heute angedacht hatte, schon am Ende. Das heißt, wir können mit dem Punkt 6 heute auch schon weitermachen. Wir haben hier nochmal bei dieser Unterscheidung, die ich gerade erwähnt habe, komplementäre Aktivität, Teilmenge ist aktiv, Komplementärmenge passiv und drittens Teilmenge passiv, Komplementärmenge aktiv. Eine Möglichkeit von Vorsprungs- und Nachhinkeffekten. Und das bedeutet, dass wir in Bezug auf die Wirtschaft unterscheiden können zwischen beispielsweise einer gleichschrittigen Investition zu einem Fall, wo bestimmte Unternehmer in Relation zu den anderen weniger investieren, also ihre Ausgaben gegenüber früher weniger vermehren als die anderen. Das bedeutet, dass man in einer solchen Analogie dann definieren kann, einen Vorsprungseffekt bei der Vergrößerung liquider Mittel, beziehungsweise, weil wir ja immer Kreditwirtschaften betrachten, dann eine Vergrößerung ihrer Gläubigerposition. Und Stütze betont halt, dass man bei dieser Formulierung der Mechanik der Vorsprungseffekte solche Sätze ganz allgemein formulieren können, indem wir eine Reduktion all dieser Unterscheidungen in der Formulierung der Größenmechanik mit aufnehmen. Also dazu führt er dann diesen größenmechanischen Satz, diesen allgemeinen größenmechanischen Satz an. Jede beliebige echte Teilmenge von Kassenhaltern erzielt bzw. erleidet dann, aber auch nur dann, in Klammern in dem Maße, aber auch nur in dem Maße, eine Verkleinerung pro Periode ihrer Kasse, wenn, in Klammern als, ihre Komplementärmenge eine Vergrößerung erzielt bzw. erleidet. Also in dieser Formulierung hat er quasi verbal in der Umgangssprache all die Aspekte, die von der Größenmechanik her wichtig zu beachten sind, in seiner Formulierung enthalten, aber das, wie man sieht, ist das natürlich halt nicht sehr, sehr flüssig, stilistisch, halt ein bisschen holprig, aber letztlich, wenn wir in der angewandten Theorie bestimmte größenmechanische Sätze innerhalb einer Satzgruppe betrachten, sind das alles halt in irgendeiner Form Variationen dieses sehr allgemein formulierten Satzes. Und dann nochmal halt der Rückbezug auf Vorhergesagtes, dass das alles, wenn man diese Zusammenhänge saldenmechanisch, diese saldenmechanischen Zusammenhänge überträgt auf volkswirtschaftliche Aussagen, die sich ja in simplen Gleichungen der Form K1 plus K2 bis Kn gleich konstant ausdrücken, enthalten sind, aber halt überhaupt nicht mehr darin deutlich werden. Ja, also du wolltest, Wolfgang, deine Frage nochmal ausführlicher erörtern, vielleicht bevor wir tatsächlich heute auch noch zu Punkt 6 übergehen. Möchte ich dir mal die Gelegenheit einräumen, das weiter auszuführen. Ich nehme mal an, meine Antwort auf deine Frage war nicht vollumfänglich befriedigend. Ja, danke. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dich da richtig verstanden habe. Also ich versuche es nochmal zu erklären, worum genau es mir geht. Also wenn wir unten auf der Seite 34 uns nochmal diesen arithmetischen Ausdruck angucken, Kassenbestand 1 plus Kassenbestand 2 bis Kassenbestand n gleich konstant. Das ist ja jetzt ein rein mathematischer, arithmetischer Zusammenhang und das ist eine Tautologie, das ist ein trivialer Zusammenhang. Der ist auch nicht widerlegbar. Wenn wir uns jetzt aber mal diesen Satz oben drüber anschauen zur Größenmechanik, dann unterscheidet er sich ja ganz wesentlich von diesem Satz unten oder von diesem mathematischen Ausdruck da unten dadurch, dass in diesem Satz jetzt menschliche Subjekte vorkommen. Und zwar nicht einzelne Subjekte, sondern sozusagen aggregierte Gruppen von Subjekten, nämlich einmal die Teilmenge und dann zum anderen die Komplementärmenge. Natürlich können die beiden Mengen im Extremfall aus einem Wirtschaftsteilnehmer bestehen, aber in der Regel werden das ja immer mehrere Wirtschaftsteilnehmer sein, in einer Teilmenge oder in der Komplementärgruppe. Also dieser Grenzfall, dass die Teilmenge aus einer Person besteht und die Komplementärgruppe auch, wäre ein System aus zwei Wirtschaftsteilnehmern. Und das ist ja eigentlich nur ein Modellfall. In der Realität gibt es das nicht. Da sind es immer mehr und deswegen hat mindestens eine dieser beiden Gruppen auch dann mehr als einen Teilnehmer. Und ich frage mich halt, inwiefern man dann Aussagen über Intentionen von so einer aggregierten Gruppe sinnvoll machen kann. Denn real kommen diese verschiedenen Entscheidungen ja nur auf der einzelnen Ebene zustande. Das heißt, die einzelnen Wirtschaftsteilnehmer schließen Verträge untereinander. Aber als diese aggregierte Komplementärgruppe handeln die ja gar nicht notwendigerweise gemeinsam. Also nehmen wir nur als Beispiel, wenn wir es jetzt anwenden, zum Beispiel auf die Weltwirtschaft und sagen, Deutschland kann seine Exportüberschüsse nur in dem Ausmaß vergrößern, in dem die Komplementärgruppe, das wäre dann der Rest der Welt, also alle übrigen Staaten als Aggregat, ihre Defizite vergrößern bzw. größere Defizite entweder erzielen oder hinnehmen. Ja? Kann man solche Aussagen machen über eine komplette Gruppe von Staaten? Diese Art von Verallgemeinerung, das ist für mich nach wie vor noch eine Frage, wie sinnvoll das ist. Und ich glaube, das ist auch eine grundlegende Frage einfach für die Modellbildung. Also wenn wir uns jetzt ein ökonomisches Modell bilden wollen, irgendeine Vorstellung davon, wie eine Ökonomie funktioniert, müssen wir ja diesen Zusammenhang dieser Ebene der einzelnen Entscheidungen, der einzelnen Subjekte und dessen, was auf der gesamten, auf der Ebene der Betrachtung des gesamten Systems passiert, irgendwie in Verbindung bringen. Und wie man das am besten machen kann, da frage ich mich nach wie vor, ob da Aussagen wie die Komplementärgruppe will oder erleidet irgendwas, das sinnvoll sein kann. Was du jetzt gesagt hattest, ich hatte dich jetzt so verstanden, dass diese Aussage zur Größenmechanik sich erstmal nur auf dieses Beispiel mit den 10 Spielern so bezieht, die die Spielmarken immer jeweils nur an ihren Nachbarn weiterreichen können. Habe ich das jetzt so richtig verstanden, oder? Ja, also ich hatte dir gesagt, dass dieses Beispiel halt eine Einschränkung enthält, die halt in der Wirtschaft nicht gegeben ist. Weil du das in deiner ursprünglichen Frage genauso auch formuliert hast, als du sagtest, dass der Wille der Komplementärgruppe, Spieler 2 bis 10, ja letztlich nur an dem Willen des Spielers 3, des Spielers 2, der rechts neben dem Spieler 1 sitzt, hängt. Und das, was die anderen wollen, in diesem konkreten Beispiel halt überhaupt nicht zum Ausdruck kommen kann. Deshalb hatte ich gesagt, dass man dann von diesem Beispiel wegkommen muss und nur in diesem Zusammenhang. Also wenn man tatsächlich von der Komplementärgruppe als einem Träger von Entscheidungen, die halt einen Willen ausdrücken können in ihrem Handeln, sehen will, dann muss halt einmal dieses Beispiel halt erweitert werden, diese Einschränkung weggenommen werden. Und dann zu der jetzt ja nochmal neu von dir formulierten Frage, denke ich, dass es natürlich schon einen Unterschied gibt von einer Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern und der Artikulation eines gesamten Willens dieser Teilnehmer. Und ich finde eigentlich, das, was du auch angesprochen hast, ja, diese Ausdehnung auf die Weltwirtschaft, aber unter besonderer Berücksichtigung von Staaten, halt eigentlich auch gut geeignet ist, das näher zu betrachten, das Problem, was du da aufgeworfen hast. Denn eigentlich ist das ja eine beliebige Gruppenbildung. Der Staat als Ganzes ist ja kein einzelner wirtschaftlicher Akteur, sondern innerhalb des Staates gibt es eine Vielzahl wirtschaftlicher Akteure, die jeweils zunächst mal individuelle Absichten und Intentionen hegen, aber diese Aggregierung zu Staaten schon durch die gesellschaftliche Ordnung dann zu dem Ausdruck eines Willens der Teilmenge darstellen kann, indem man halt betrachtet, die zunächst mal grundsätzlich gegebenen Koordinierungen, die der Staat zum Beispiel beim Außenhandel vornehmen kann. Er kann halt tatsächlich Einfluss nehmen auf einen gedachten Willen dieser Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, die in einem Staat organisiert sind. Und wann immer halt eine solche Organisationsform formal oder informell gegeben ist, kann man halt auch tatsächlich konkret für eine Menge von Wirtschaftern einen durch Handlung, konkrete wirtschaftliche Handlung dokumentierten Willen sprechen. Ja, das würde ich auch so sehen. Und genau aus dem Grund habe ich das Beispiel ja so gewählt, dass ich definiert habe, die Teilmenge besteht aus einem Staat, und das war in meinem Beispiel eben dann Deutschland. Dann besteht die Komplementärgruppe aber aus mehreren Staaten. Und da war meine, auf diese mehreren Staaten hat sich meine Frage ja bezogen. Die Komplementärgruppe besteht aus mehreren Staaten und jedes einzelne Staatssubjekt sozusagen kann man schon in gewissem Sinn als ein handelndes Subjekt sehen, meiner Meinung nach, weil es da zentralisierte Entscheidungsstrukturen gibt. Es gibt eine Regierung und es gibt eine Zentralbank. Wenn wir jetzt aber über die Komplementärgruppe reden, also über den Rest der Welt, dann setzt die sich ja aus verschiedenen ganz unabhängigen Staaten zusammen, für die es eigentlich vergleichbare kollektive Entscheidungsmechanismen gar nicht gibt. Und darauf bezog sich jetzt eigentlich meine Frage mehr. Inwiefern kann man bei so einem Kollektiv von nicht koordinierten Teilmengen, wenn du so willst, solche Verallgemeinerungen verwenden und davon reden, die Komplementärgruppe, also alle Staaten außer Deutschland, sind bereit, ein entsprechendes Defizit hinzunehmen. Man könnte das ja noch genauer betrachten. Man könnte verschiedene Möglichkeiten sich anschauen, wie das real ablaufen kann. In einem Extremfall würde sozusagen der Exportüberschuss von Deutschland genau dem Defizit von nur einem anderen Staat entsprechen können. Und der Rest der Komplementärgruppe, also alle anderen Staaten, wären dann überhaupt nicht berührt von dieser ganzen Geschichte. Trotzdem würde dann Stützel sagen, die Komplementärgruppe als Ganzes war bereit, ein entsprechendes Defizit hinzunehmen. Was ja auch korrekt ist, das so zu formulieren. Ja. Also ich denke, wenn du jetzt das Beispiel genau so gewählt wissen willst, dass wirklich Staaten als einzelne Wirtschaftssubjekte in der Weltwirtschaft zu betrachten sind, dann ist tatsächlich so, dass alle möglichen Fälle gegeben sein können, dass tatsächlich, wie du jetzt zuletzt gesagt hast, sich der die komplementäre oder die Bereitschaft der Komplementärgruppe, einen Importüberschuss hinzunehmen, sich tatsächlich darin äußern kann, dass nur bei einem einzigen Staat tatsächlich solche Importüberschüsse oder eine Vergrößerung solcher Importüberschüsse mit der Vergrößerung der Exporte des fraglichen Staates einhergehen. Es kann aber auch sein, dass sich das eben verteilt auf 3 bis 4. Der sagt ja nur, dass für die Gesamtheit des Restes in dieser allgemeinen Form formuliert werden kann, dass sie eben komplementäre Export- bzw. Importüberschüsse hinnehmen. Und vielleicht ist da ist es an der Stelle auch nicht angebracht, an der Vorstellung zu kleben, dass in einer solchen Formulierung immer ein kollektiver Wille enthalten sein muss. Das ist nicht gegeben. Okay, also ich lasse das mal so stehen. Also ich denke, das ist, ja, muss ich auch selber nochmal drüber nachdenken, aber ich danke erstmal für deine Erläuterung. Ja, also mein ursprünglicher Versuch, deine Frage aufzugreifen, war ja dahingehend nochmal zu betonen, dass das ja, worauf du hinaus wolltest, die Betrachtung eines Staates als ein Wirtschaftsteilnehmer der Weltwirtschaft ja auch ein konstruierter ist, dass man ja sehr wohl eben schön deutlich machen könnte, wie hier tatsächlich bei den bei der Vielzahl innerstaatlicher Wirtschaftssubjekte, das wäre dann halt der andere Bezugsrahmen, was ja faktisch immer der Fall ist. Es gibt nicht den Staat als einzelnes Wirtschaftssubjekt, sondern der Staat tritt ja de facto immer nur auf als als eine Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, die im Falle von einem Staat eben eine Organisationsstruktur aufweist. Und wenn du das jetzt auf dein Beispiel beziehen willst, wo halt diese Konstruktion eines Staates als Wirtschaftsteilnehmer auftaucht, dann kannst du sehr wohl natürlich in der Realität auch wahrnehmen, dass bestimmte Staaten koordiniert handeln und dann in einem strengeren Sinne von einer Willensäußerung durch ökonomisches, faktisches Handeln gesprochen werden kann, wenn halt so eine assoziierte Gruppe von Staaten sich auf bestimmte ökonomische Ziele, auch hinsichtlich von Außenhandelsdefiziten oder Überschüssen, verständigt hat auf ein gemeinsames Handeln. Auch das ist ja anzutreffen. Aber ich denke, es ist schon wichtig zu sehen, dass gerade in der Formulierung erleiden oder erdulden oder hinzunehmen bereit ist, eben auch die Möglichkeit steht, dass als etwas zu verstehen, das nicht vergleichbar ist mit individuell subjektivem, dem menschlichen Willen einzelner unterworfen, zu verwechseln ist. Okay, dann wären wir jetzt an der Stelle. Ja, ich möchte nochmal den Hinweis oder die Fragestellung von Money Mind aufgreifen. Rolf, du hast geantwortet im Sinne, oder die Diskussion ging um die Frage staatliche Akteure, also Staaten, staatszentristischer Ansatz. Wenn man das auf die heutige Situation mal anwendet, dann haben wir ja auch sehr stark im transnationalen Bereich Unternehmen, die Staatsgrenzen übergreifend wirtschaftlich aktiv sind. Inwieweit, das wären dann ja auch Teilmengen in diesem Sinne hier, also zum Beispiel KN-1 oder wie auch immer. Wie wird diese Konstellation oder wie könnte sich diese Konstellation hier abbilden? Ja, also ich denke, zunächst mal sollte klar sein, dass man ja immer alle beliebigen Mengen und dann die zugehörige Komplementärmenge bilden kann. Je nachdem, welche Fragestellung im Einzelnen jeweils interessant ist, wählt man natürlich eine entsprechend sinnvolle Mengen- und zugehörige Komplementärmengenbildung. Wenn man beispielsweise, also das, was du genannt hast, aufgreifen möchte, nämlich die Untersuchung, also makroökonomische Untersuchung des Handelns global agierender wirtschaftlicher Akteure. Dann kann man eben beispielsweise sich einen solchen Konzern heraussuchen oder ein Konsortium, eine Gruppe von Konzernen, die sich zu gemeinschaftlichem Handeln zusammengefunden haben. In dem Fall aber ist die Komplementärmenge immer natürlich eindeutig festgelegt. Das ist dann der Rest aller anderen Wirtschaftsteilnehmer. Und dann macht es an dieser Stelle natürlich keinen Sinn, an einer verbreiteten, aber in dieser Fragestellung natürlich nicht mehr möglichen Gruppen- und Komplementärgruppenbildung, Staat und ein Staat und der Rest der Staaten gleichzeitig vorzunehmen. Das geht natürlich nicht. Ja, du hast immer nur eine Gruppe und eine Komplementärgruppe, die du betrachtest. Jetzt hat sich das irgendwie herauskristallisiert, dass eben für viele Fragestellungen ganz bestimmte Unterscheidungen sinnvoll sind. Ja, hier Staat, also Gruppe von Wirtschaftsteilnehmern, die halt auf einem Staatsterritorium ansässig sind, oder aber Unterteilung volkswirtschaftlicher Sektoren, staatlicher Sektor, nichtstaatlicher Sektor, Bankensektor, nichtbankensektor. Das alles ist möglich, je nachdem, welchen Fragen man nachgehen möchte. Aber gleichzeitig all diese verschiedenen Unterscheidungen treffen zu wollen, ist halt saldenmechanisch nicht sinnvoll. Und dazu taugt die Saldenmechanik nicht. Ja, okay, danke. Ja, also wir sind ja immer noch bei der reinen Theorie und das wird natürlich sehr, sehr spannend, wenn man bestimmte Fragen, wie sie hier angesprochen werden, dann in der angewandten Theorie tatsächlich mal durchspielt. Aber das sind halt alles Vorgriffe und ich denke, man muss halt immer gucken, wie man den Spagat hinkriegt, den sehr abstrakten Stoff der reinen Theorie einerseits abzugrenzen, aber andererseits eben notgedrungen auch immer wieder mal Beispiele zur Veranschaulichung zu nehmen, damit das Ganze auch noch fassbar wird. Ja, dann kommen wir jetzt zum Punkt 6. Einfache Größenveränderungen und individuell bikonditionale Größenveränderungen. Da schildert Stützel zunächst mal das Problem, dass man sich hier halt bestimmter Veranschaulichungsbehelfe bedient hat, also einmal das Theater, einmal die Spieler im Münzenspiel um den runden Tisch, um gemeinsame Probleme zu behandeln. Und in dem Spielmarkenbeispiel wurde jetzt auf eine besondere, größere zahlenmäßige Strenge geachtet. Das heißt, man konnte die Spielmarken abzählen, was halt bei dem Blickfeld im Theaterbeispiel nicht möglich war. Nun ist bei dem Übergang von dem einen Beispiel in dem anderen noch ein weiterer spezifischer Unterschied möglich. Und zwar das Zustandekommen eines Vorsprungs oder Nachhinkeffektes erfasst es zusammen zu dem Begriff Abweichungseffekt. Eine Teilmenge im großen Überblick in beiden Fällen an zwei verschiedene Bedingungen geknüpft ist. Und zwar einmal, dass die Teilmenge den fraglichen Abweicheffekt erzielen bzw. hinzunehmen bereit ist und dass die Komplementärgruppe den reziproken Abweicheffekt, den er auch Komplementäreffekt nennt, erzielen will bzw. hinzunehmen bereit ist. Insoweit sind diese Abweichungseffekte in beiden Fällen generell bikonditional. Das heißt, von beidem abhängig. Das Ziel im Sinne der aktiven Rolle und die komplementäre Bereitschaft, das hinzunehmen. Und bei wirtschaftlichen Zusammenhängen haben wir aber immer, und darauf sind wir noch nicht eingegangen, tatsächlich so eine atomare Struktur. Das heißt, letztlich läuft alles immer auf die Transaktion von jeweils immer nur zwei Wirtschaftsteilnehmern heraus. Das heißt, wenn wir nochmal zurückgehen auf dieses Theaterbeispiel, dann kann man sehen, dass die einzelne Aktion, ich stehe auf, ich stehe nicht auf, nicht unmittelbar geknüpft ist an einer entsprechenden Variation des Verhaltens der anderen. Denn die, wie soll man sagen, die verändern ihre Blickhöhe ja nicht reziprok zu meiner eigenen Blickhöhe. Aber genau das ist jetzt in dem Beispiel mit den Münzen und dieser Zehnergruppe von Personen genau gegeben. Also einmal haben wir einen Zahler, der auszahlen will, und einen Empfänger, der auch in genau dem Umfang diese Zahlung anzunehmen bereit ist. Und die Vorsprungsbemühungen in dem Saalbeispiel richten sich also im Unterschied dazu eben an eine generelle Gesamtheit von Partnern. In dem Spielmarkenbeispiel aber richten sie sich immer konkret auf einen Partner. Wenn wir jetzt das genau das geschilderte Beispiel nehmen, wie gesagt, geht es immer nur um den rechts von einem Sitzenden. Aber wenn man das realistischer erweitert, diese Einschränkung aufhebt, was man im Wirtschaftsleben ja antrifft, gibt es keine solche Beschränkung, sondern wir können grundsätzlich halt Käufe und Verkäufe, Zahlungen und Einnahmen realisieren, immer mit jeweils beliebigen zwei Wirtschaftsteilnehmern. Ja, der Unterschied, auf den er hier abheben will, das veranschaulicht Stützel als Unterschied zwischen Falschmünzerei und Diebstahl. Beides ist eine illegale Bereicherung auf Kosten anderer. Und im ersten Fall richtet sich das an eine abstrakte Allgemeinheit. Also wenn ich Falschmünzerei betreibe, dann ist es so, dass halt das zum Nachteil einer Allgemeinheit geschieht. Wenn ich allerdings ein Raub beispielsweise, also illegale Bereicherung, kann Raub und Diebstahl sein, dann ist es halt so, dass ich immer mit meinem Tun einen konkreten Wirtschaftsteilnehmer schädige. Also Stützel führt dann weiterhin aus, dass in diesem zweiten Fall ein Nachhinkeffekt, ein bestimmter anderer entsprechend einen Nachhinkeffekt erdulden muss, beziehungsweise gezwungen ist, das zu tun. Und andererseits, der Schaden bei der Falschmünzerei etwa auf eine anonyme, nicht weiter spezifizierbare Menge von übrigen verteilt wird. Und dazu führt er halt noch einige Beispiele auf. Und zwar einmal alle Aktionen zur Erzielung eines Konkurrenzvorsprungs von der Anbieter und Nachfrager nach Leistungen. gegen eine solche Gesamtheit richtet sich zum Beispiel das Geldsparen, also der Vorsprung, der erzielbar ist durch einen größeren wirtschaftlichen Anteil am Volksvermögen und damit auch das zur Verfügung stehende relative Mehreinkommen im Vorsprung als Profit erzielt. Und das gibt halt auch Veranlassung dazu, dass einige Paradoxa, die in den sogenannten generell bikonditionalen Gefügen, also die halt auf eine unspezifische Komplementärgruppe wirken, die konjunkturbedingte Verminderung der Realwerte aller Gesamtvermögen durch geldsparende einzelwirtschaftliche Vermehrung der Gesamtvermögen zu Realwerten gegeben wird. Das heißt, das führt er halt in der angewandten Theorie auch nochmal ausführlicher auf, dass weiterhin ein weiteres Beispiel eine Reallohnverschlechterung durch Nominallohnsteigerung möglich ist. Nee. Was? Das ist doch Common Sense, das ist so, wie es läuft. Ja, also er schildert halt eine Reihe von Fällen, die halt so eingeordnet werden können, dass man halt einmal die Gruppe betrachtet, wo eben eine anonyme Gesamtheit dem Handeln der ursprünglichen Gruppe gegenübersteht, oder aber eben eine ganz bestimmte Komplementärgruppe adressiert wird. Und ja, das beantwortet jetzt auch zum Teil meine Frage, die ich vorher gestellt hatte. Und ich sehe, dass der Stützel also diese Unterscheidung, auf die ich da raus wollte, selber auch trifft. Also ich hatte jetzt nur diesen nächsten Teil, Punkt 6, noch nicht gelesen. Also insofern ist meine Frage erstmal geklärt. Ja, jetzt gibt es halt eine weitere Unterscheidung, die von Stützel getroffen wird. Einmal der Gleichschritt bei einfachen Größenveränderungen und der Gleichschritt bei bikonditionalen Größenveränderungen. Also wir hatten ja vorher schon überhaupt die Unterscheidung Gleichschritt und Vorsprung unterschieden, und jetzt wird innerhalb des Gleichschrittsphänomens noch einmal unterschieden zwischen diesen einfachen und bikonditionalen Größenveränderungen. Dabei haben wir ursprünglich gesehen, was Gleichschritt bedeutet, nämlich die gleichmäßige Veränderung der jeweils unabhängigen Variablen, dass also in der Wirkung keinerlei Vorsprungseffekte auftreten. Und hier ist halt der Gleichschritt als Abwesenheit von Streuung gefasst. Und dann in der Unterscheidung dazu bei individuell bikonditionalen Größenveränderungen werden eben ganz konkrete, also zunächst ganz konkrete Partner für die entsprechende Komplementäreffekte nötig, und dazu führt er an, halt die wirtschaftlichen Vorgänge von Auszahlung bzw. Zahlungseingang, Kauf und Verkauf, Neuausleihung und Kreditaufnahme. Diese einfache Bestimmung reicht an der Stelle nicht mehr aus. Und hier nimmt er halt nochmal das notwendig das Phänomen des Gleichschrittes in beiden Richtungen mit auf. Das heißt, es müssen Einnahmen und Ausgaben beziehungsweise der Effekt und der notwendige Komplementäreffekt betrachtet werden. Also Vorsprungseffekte sind nicht das Ergebnis der einfachen Streuung, sondern sie sind vielmehr das Ergebnis der Differenz zwischen zwei Streuungen. Was bedeutet das? Wir haben halt einmal eine Streuung der Ausgaben pro Periode. Das heißt, das ist dann die Seite, die man charakterisieren kann als die Herkunft der Zahlung. Und zum anderen eine Streuung bei den Einnahmen pro Periode, also eine Streuung des Zieles bei den Zahlungen. Und im Gegenzug heißt dann Gleichschritt hier, dass man einmal auf der Ausgabenseite, also der Unterschied zwischen Mehrausgaben gegenüber früher, genauso auf die Elemente verteilt wird wie die Einnahmen. Das heißt, bei der Komplementärgruppe die Mehreinnahmen gegenüber früher, sodass man halt sehen kann, dass bei jedem einzelnen Element und jeder Teilmenge halt alles gleich bleibt und keine Veränderung stattfindet, und dass dies sowohl bei allen Einnahmen, allen Mehreingaben, allen Mehreinnahmen und allen Mehrausgaben gleichzeitig bestehen muss. Das heißt, dass man nicht sagen kann, dass in diesem Sinne eine größere Streuung der Mehrausgaben stattfinden könnte, als entsprechend eine Streuung bei den Mehreinnahmen stattfinden wird. Und ja, das ist, glaube ich, insofern auch ziemlich klar, was auf atomarer Ebene gegeben ist, muss eben auch hinsichtlich des Streuungseffektes bei halt nicht Gleichschrittbedingungen, muss dann eben auch bei den Ausgaben und den Einnahmen gleichzeitig vorhanden sein. Ja, ist das soweit klar, dass Streuungen, das Phänomen der Streuung bei Vorsprüngen sich gleichzeitig auf beide Ebenen verteilen muss? Also ehrlich gesagt, mir noch nicht, aber ich muss mir das auch wirklich einfach nochmal selber in Ruhe durchlesen und das für mich nochmal klären. Ja gut, also es war ja auch eigentlich geplant und angekündigt, dass wir uns nur bis zum Punkt 5 heute bewegen wollten, und vielleicht ist das dann auch ja der Punkt, an dem wir unsere heutige Bildungsveranstaltung abschließen sollten, um eben auch Gelegenheit zu geben, halt diese Unterscheidung, die er in dem Punkt durchführt, auch nochmal vorab zu lesen. Und ja, dann will ich nochmal die Möglichkeit einräumen, hier besondere, heute angesprochene Aspekte nochmal zu vertiefen, erfragen, und ansonsten ja, dann zum Abschluss dieser Veranstaltung kommen. Dann danke ich euch für eure Aufmerksamkeit und würde sagen, dass wir uns halt den Punkt 6 und 7 nochmal jeweils individuell bis zum nächsten Mal in 14 Tagen durchlesen. Und die Frage an euch wäre jetzt, ob wir in unserem nächsten Treffen diese reine Theorie mit Einschluss des Punktes 8 abschließen wollen oder ob wir das auf zwei unterschiedliche Veranstaltungen verteilen. Also ich wäre eher dafür, dass wir das in eine Sitzung packen und dass wir da ein bisschen vorankommen. Ich glaube also, dass viele Dinge auch einfach dann klarer werden, sobald wir zu den Anwendungen kommen und da konkrete Beispiele uns angucken. Und auf diese allgemeine Theorie kann man dann später ja, wenn das nötig ist, vielleicht auch einfach nochmal zurückkommen, wenn es da noch irgendwas zu klären gibt. Und ich denke, wenn man sich die angewandten Dinge ein bisschen genauer angeschaut hat, ergibt es dann auch mehr Sinn, als wenn man es jetzt nur abstrakt anschaut. Also ich wäre eher dafür, dass wir in einer Sitzung jetzt den allgemeinen Teil dann abschließen und dann mit der angewandten Theorie anfangen. Okay, wenn es dazu keinen Widerspruch gibt, dann müsste man sich darauf verständigen, inwieweit wir bei der Lektüre der Paradoxa bleiben oder wenn es dann bei der angewandten Theorie zu den geldtheoretischen Betrachtungen kommt, dann auch das Ausdehnen auf die volkswirtschaftliche Saldenmechanik, also das zweite Buch, an dem wir uns hier abarbeiten wollen. Ich weiß nicht, wie das mit der Verbreitung von letzterem Buch ist, ob das gewünscht ist. Also der Vorteil wäre halt, dass man so das Kernthema unserer AG anhand der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik noch detaillierter besprechen könnte, als das anhand der Paradoxa möglich wäre, wobei wahrscheinlich die meisten inzwischen Gelegenheit haben, Zugriff oder sich die Möglichkeit gesichert haben, Zugriff auf die Paradoxa zu gewinnen. Das könnt ihr euch ja vielleicht auch nochmal überlegen. Das wäre ja dann erst ab dem übernächsten Treffen sinnvoll. Ich hatte das ja auch in der Mail-Ankündigung schon mal angedeutet, dass ich das schon für sehr sinnvoll halten würde, die volkswirtschaftliche Saldenmechanik stärker anzuziehen. Also ich kann dann natürlich nur für mich sprechen. Ich habe mir jetzt einfach mal die beiden Bücher besorgt und wäre da insofern flexibel. Also ich würde auch erstmal dir, Rolf, überlassen, welche Texte du da auswählst als einführende Texte, weil du, glaube ich, derjenige bist, der sich am besten auskennt schon mit der Saldenmechanik hier und insofern die Auswahl auch sinnvoll treffen kannst. Aber ich würde auch vorschlagen, dass wir dann vielleicht mal eine Bestandsaufnahme machen von allen, welche speziellen Teile jetzt der Paradoxa oder der Saldenmechanik sie speziell interessieren würde, so dass wir dann da irgendwie auch vielleicht ein bisschen längerfristig planen können, so dass man auch ein bisschen längerfristig sich da vielleicht vorbereiten kann. Also das wäre mein Vorschlag dazu. Und speziell würde mich natürlich in dem Paradoxa das Kapitel mit den Marxischen Paradoxa interessieren. Wobei das sicherlich dann erst zu einem späteren Zeitpunkt sinnvoll ist. Ja, also ich sehe durchaus die Möglichkeit, das vorwegzunehmen, dass man also außerhalb der Geldtheorie die Themen, die Formen der Paradoxa die er hier in unserem Buch Paradoxaler Geld- und Konkurrenzwirtschaft anspricht, durchaus vorziehen könnte. Und das liegt halt an dem Interesse der Teilnehmer. Das könnten und sollten wir vielleicht auch heute mal hinsichtlich der weiteren und dann auch längerfristigen Planung hier entscheiden. Ursprünglich war es ja so, dass halt in Gesprächen deutlich geworden ist, dass halt eben all die Paradoxa außerhalb der Geldtheorie, neben dem zentralen Sparparadoxon in der Gruppe nicht so bekannt waren und dadurch eben auch ein Impuls gegeben wurde, sich mit Stützel näher zu beschäftigen. Also das müsstet ihr jetzt einfach mal artikulieren, was ihr in der Reihenfolge vorziehen wollt. Und diese Marx'schen Paradoxa halte ich auch für sehr spannend. Und ich persönlich würde schon dafür plädieren, wenn wir die reine Theorie abgeschlossen haben, dass wir uns zunächst mal solchen Paradoxa zuwenden und das nimmt auch nicht so viel Zeit in Anspruch, während halt die Geldtheorie in der volkswirtschaftlichen Saldenmechanik schon einen sehr großen Umfang einnimmt. Nur, dass ich es richtig verstehe, das sind jetzt Paradoxa zwischen so der Geldwirtschaft und den Volkswirtschaften, wo auftreten, also der Realwirtschaft quasi Volkswirtschaften. Ja, also das ist das eine, was ich zur Auswahl stelle. Das ist halt ein großer, vom Umfang her großer Bereich, dem wir uns entsprechend länger widmen werden. Und andererseits halt nicht ökonomischen Paradoxa und Marx'sche Paradoxa beispielsweise, das wären halt Sachen, die man durchaus vorziehen kann, weil man da auch nicht so lange mit beschäftigt wäre. Also diese Wahl gilt es jetzt zu treffen. Also ich hätte einen Vorschlag zu machen. Vielleicht können wir auf der Mailingliste bis zum nächsten Treffen so einen Diskussionsfaden machen, wo jeder mal so seine Fragestellungen und Zielvorstellungen zu dieser ganzen Beschäftigung mit Stützel und der Saldenmechanik einfach posten kann, sodass wir da mal so eine Bestandsaufnahme machen können. Und da kann dann natürlich auch jeder, der jetzt die Bücher schon hat und auch schon was davon gelesen hat oder auch einfach nur ein Inhaltsverzeichnis geschaut hat, ja vielleicht einfach mal mit reinschreiben, welche Abschnitte ihn speziell jetzt interessieren würden, sodass wir einfach auch auf die Bedürfnisse der Teilnehmer hin die Planung so ein bisschen zuschneiden können. Ganz wichtig fände ich halt einfach, dass wir oder dass jeder da vielleicht Fragestellungen und Zielvorstellungen noch mal ein bisschen genauer da formuliert, damit wir auch wissen, worauf wir hinarbeiten einfach. Ja, also es ist eine gute Idee, das auszulagern und über die Mailingliste zu kommunizieren. Ich werde dann auch noch mal das Pad posten, das ursprünglich halt für diese Veranstaltungsreihe angelegt wurde, dass man da eben auch nochmal fixieren könnte, was sich jetzt auf der Mailingliste herauskristallisiert, dass man da drin eben auch die weitere Planung vollführt. Ja, das fände ich klasse, auch insofern, als dann ja auch die jetzt heute nicht dabei sein konnten, die Möglichkeit haben, da einzusteigen und zu schauen, was die anderen interessiert, welche Fragestellungen die anderen haben und sich dann da auch nochmal einbringen können, unabhängig davon, ob sie jetzt hier da sind. Aber wir können es natürlich mit denen, die jetzt halt heute da sein können, schon mal anfangen, würde ich sagen. Und kann das ja dann auf der Mailingliste trotzdem dann weiterführen. Ja, zwei Punkte möchte ich da kurz anbringen. Erstens so, da finde ich den Vorschlag schon gut von mit MoneyMind, aber vielleicht daneben, mich würde interessieren, was Stützel, ob man da von Stützelseite so auch irgendwelche Positionen schon vorwegstellen kann, also Positionen, zu dem Stützel kommt. Oder also ich hoffe, denk mal, der hat ja auch schon irgendwas vorweggenommen oder zu irgendwelchen Schlussfolgerungen, wo der dann kommt, gerade diese Paradoxien zwischen Geld und Realwirtschaft quasi, dass man das mal schon vorneweg stellen kann, bevor da jeder seinen eigenen Senf, sag ich mal, mit reinwirft, dass man das noch unterscheiden kann. Und zweitens finde ich das sinnvoll, wenn man da irgendwo mal eine eigene Gruppe oder sowas macht, ein eigenes Treffen, vielleicht, dass man es ab 19 Uhr macht, so das Treffen dann mit der Saldenmechanik und dann noch irgendwie Zeit hat auch für die Geld- und Finanzpolitik dann irgendwie für ein breiteren Themenspektrum, dass man das auch nicht so wegfallen lässt, ja. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dich verstehe, Stefan. Einmal geht's ja in der Bildungsreihe nur um Stützel und das der ganze Bereich seiner Theorie ist eben sehr umfangreich. An die Hand gegeben hatte ich euch ja schon die Inhaltsverzeichnisse beider Bücher. Sofern ihr jetzt nach dem Kenntnisstand, den wir erreicht haben, mehr damit anfangen könnt, könnt ihr jetzt halt auch so eine Auswahl treffen. Und ja, was ich nicht verstehe, ist, was du mit Positionen von Stützel meinst. Du sprichst auf irgendwelche ausgewählten Bestandteile seiner Theorie an, die man irgendwie hervorzuheben hätte. Also vielleicht kannst du das nochmal. Also es ist offen und unverblümt. Ich möchte mal Unverblümtes sagen, dass du nur ganz wenige Leute hier mitnimmst, finde ich halt in der Diskussion, die sich jetzt intensiv mit Stützel beschäftigen. Und ich habe mich da nicht so rein vertieft und ich hätte halt jetzt gern so ein paar Schlussfolgerungen oder Forderungen, wo man vielleicht ableiten kann direkt aus Stützel. Ich weiß nicht, ob der dann schon selber da in die Richtung was gearbeitet hat oder nur die Theorie einfach dahingestellt hat und dann das völlig offen lässt, ja, was man dann daraus für Konsequenzen und so ableitet, für Folgen, Folgerungen. Deswegen, also wenn sowas, ich bin ja schon dafür, dass man das jetzt dann weiter ausarbeitet und da genauer drauf eingeht und dann, dass man dann zum Konsens findet, irgendwas mit der Saldenmechanik nach Stützel, dass man da ja für die Praxis dann irgendwas draus zieht, irgendwelche was daraus ableitet, wo uns dann weiterbringt und in der Gesamtthematik auch, aber ich würde jetzt nicht jede zweite Sitzung oder das so deswegen vollständig für diese Saldenmechanik opfern wollen, ja, nachdem sie auch letztes Mal komplett ausgefallen ist, der Geldordnung Themenabend, deswegen. Ja, dass man das ein bisschen auf den Punkt setzt, sag ich einfach mal, ja, und schneller dann irgendwo vielleicht, sag mal, landet bei was Konkreterem und das zu weit in der Theorie hier versumpfen lässt, sag ich mal. Weil doch, also mein Eindruck ist so, dass doch einige, damit nicht allzu viel dann im Endeffekt. Entweder sind schon viele drin und so und haben ihren Eindruck davon oder lehnen es vielleicht auch teilweise dann ab, da noch sich da viel Zeit zu investieren und um da irgendwo ja die Theorie da voll durchzusteigen. Naja, also was die Konkurrenz zwischen AG-Sitzungen und Bildungsveranstaltungen angeht, man kann jederzeit, wenn sich die Notwendigkeit herauskristallisiert, in kürzeren Intervallen AG-Sitzungen durchführen zu wollen, das auf einen anderen Tag verlegen. Aber das habe ich bisher von niemandem gehört. Ich meine, die Tatsache, die du ansprichst, dass beim letzten Mal ausgefallen ist, zeigt ja eigentlich auch eher, dass der Bedarf einer Verkürzung der Intervalle der AG-Sitzung eben gerade nicht gegeben ist. Und außerdem würde ich dich verweisen wollen, Stefan, an so eine Ultra-Kurz-Zusammenfassung, die MoneyMind über die Mailingliste schon mal gepostet hat. Ich denke, du persönlich bist wohl eher daran interessiert und was wir uns hier eigentlich vorgenommen haben, ist eben ganz gegenteilig zu der Intention, die du geschildert hast. Ja, ich bin nur ein bisschen pragmatischer da veranlagt. Ja, ich würde es auch eher so sehen, dass man eigentlich aus der Saldenmechanik keine Forderungen ableiten kann, sondern die Saldenmechanik eigentlich eher als ein Denkwerkzeug oder als ein Wahrnehmungswerkzeug betrachten. Was also ich speziell für wichtig halte, wenn man ein halbwegs realistisches Modell von einer kapitalistischen Ökonomie überhaupt sich erstmal zurechtlegen will. Also insofern ist mein Interesse da auch eher ein bisschen längerfristig und grundlagenmäßig orientiert. Stützel sagt es ja auch ganz explizit, dass es nur um Seidenmechanik gehen soll und nicht um Politik. Natürlich hat der Stützel auch Politik gemacht, aber wenn du dich damit beschäftigen willst, dann musst du halt schauen, was er dazu so gemacht und gesagt hat. Das steht dann aber nicht in der Seidenmechanik. Da hat er, glaube ich, noch zwei andere Bücher dazu geschrieben. Also ist ja legitim, wenn man sich da auch dafür interessiert. Aber ich glaube, die Seidenmechanik selber wird dir da also in dieser Hinsicht keine Antworten geben, Stefan. Ja, mir wäre es recht, wenn er dann jetzt ein bisschen noch eine Abmoderation macht oder so und zum Schluss kommt, dann könnte man vielleicht noch auf eine Runde oder sowas in der Art. Ja gut, also unsere Entscheidung über weitere Planung der Bildungsreihe verlegen wir wie besprochen auf die Mailingliste und Eintragung in das Pad. Und dann danke ich allen Teilnehmern für die Aufmerksamkeit. Und unsere nächste Veranstaltung wird stattfinden in 14 Tagen. Das heißt, es wäre dann der 1. April. Oh, okay. Okay, und da beschäftigen wir uns dann mit dem Rest der Reihentheorie, also den Punkten 6, 7 und 8. Okay, super. Ja, alles klar, dann beende ich mal die Aufnahme und vielen Dank, Rolf. Ja, ganz herzlichen Dank, Rolf, dass du das vorbereitet hast und uns hier ein bisschen durchgeleitet hast durch dieses Kapitel der Seidenmechanik. Und ja, also wenn noch wer Lust hat, noch ein bisschen einfach so hinterher sich auszutauschen, ich bin noch eine Weile da. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @krähennest mit AE.